Erster, dies ist eine Botschaft über das Tal der Vision. Warum ist deine ganze Bevölkerung auf die Dächer gestiegen? Zweiter, du warst eine laute, fröhliche Stadt voller Lärm, aber die Menschen, die bei dir getötet wurden, starben nicht durch das Schwert im Kampf. Dritter, alle deine Anführer sind zusammengeflohen, aber sie wurden gefangen, ohne dass ein einziger Pfeil geschossen wurde. Alle, die gefangen wurden, wurden zusammengefasst, obwohl sie weit geflohen waren. Vierter, deshalb sage ich, schaut weg von mir, denn ich muss bitterlich weinen. Versucht nicht, mich zu trösten, weil mein Volk zerstört wurde. Fünfter, denn der Herr der Heere, hatte einen Tag des Schreckens, der Zerstörung und der Verwirrung über das Tal der Vision gebracht, so dass Mauern eingerissen wurden und Schreie in den Bergen widerhallten. Sechster, Elam nahm seine Köcher und kam mit Streitwagen und Reitern, während Kir seine Schilde zeigte. Siebter, als deine schönsten Täler voller Streitwagen waren und Reiter sich vor den Toren aufstellten, achter und Gott den Schutz von Juda weggenommen hatte, da schautet ihr an diesem Tag auf die Waffen im Waldhaus. Neunter, ihr saht, dass die Mauern der Stadt Davids viele Risse hatten, und ihr sammeltet das Wasser des unteren Teiches. Zehnter, ihr habt die Häuser in Jerusalem gezählt und einige abgerissen, um die Stadtmauer zu verstärken. Elfter, ihr habt auch ein Wasserbecken zwischen den beiden Mauern für das Wasser des alten Teiches gebaut, aber ihr habt nicht auf den geschaut, der all das gemacht hat, und ihr habt nicht an den gedacht, der es schon lange geplant hatte. Zwölfter, an diesem Tag rief der Herr der Heere, die Menschen dazu auf, zu weinen und zu klagen, sich die Haare abzuschneiden und Trauerkleidung anzuziehen. Dreizehnter, doch stattdessen gab es Freude und Vergnügen, man schlachtete Rinder und Schafe, aß Fleisch und trank Wein. Denn sie sagten, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. 14. Der Herr der Heere hat mir persönlich gesagt, diese Sünde wird euch niemals vergeben werden, bis ihr sterbt, das hat der Herr der Heere, gesprochen. 15. Der Herr der Heere, hat gesagt, geh zu diesem Verwalter, zu Shebna, dem Verwalter des Palastes, und sag ihm, 16. Was hast du hier zu suchen und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushauen lässt? Du lässt dir ein Grab hoch oben in den Felsen hauen, eine Kammer in den Fels meißeln, 17. Der Herr wird dich bald mit großer Kraft packen und wegschleudern, du Mann. 18. Er wird dich wie einen Ball in ein weites, offenes Land werfen. Dort wirst du sterben, und dorthin kommen auch deine prächtigen Wagen, denn du bist eine Schande für das Haus deines Herrn. 19. Ich werde dich von deinem Amt entfernen und dich von deinem Platz stoßen. 20. An diesem Tag aber werde ich meinen Diener Eljakim, den Sohn Hilkias, berufen. 21. Ich werde ihm deine Kleidung anziehen, deinen Gürtel fest um ihn legen und ihm deine Macht geben, damit er ein Vater für die Bewohner Jerusalems und für das Haus Juda wird. 22. Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses Davids geben, so dass niemand schließen kann, wenn er öffnet, und niemand öffnen kann, wenn er schließt. 23. Ich werde ihn wie einen festen Nagel an einem sicheren Ort einschlagen, und er wird eine Ehre für seine Familie sein. 24. An ihm wird die ganze Last seiner Familie hängen, alle Verwandten und Nachkommen, denn alle kleinen Gefäße, wie Schalen und Krüge, werden an ihm hängen. 25. An diesem Tag, sagt der Herr der Heere, wird der Nagel, der an einem festen Ort eingeschlagen war, nachgeben, abbrechen und herunterfallen, so dass die ganze Last, die daran hängt, zerstört wird. Ja, der Herr hat es gesagt.